Westen in einsamer Nacht. Da steht ein Soldat und hält Wart. Träumt von Hande und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Himmel sie ziehen, ja alle zur Heimat dahin. Und sein Herz, das denkt ganz still für sich, dahin ziehe einmal auch ich. Dahin ziehe auch ich. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder einmal. Wieder einmal. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Es geht alles vorbei. Um zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Doch wenn erst der Krieg einmal aus, dann fährt auch der Lanzer nach Haus. Und am Abend brennt das Licht, denn verdunkeln braucht man nicht. Zum Mittag, da gibt's eine Gans, dann führt er die Hanne zum Tanz. Wenn der Dieb in ihre Augen sieht, erinnern sie sich an das Licht. An das schöne Licht. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder einmal, wieder einmal. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu.